Detektor FM. Es ist 6 Uhr. Hallo, recht herzlich willkommen zu Krambabat FM. Mein Name ist Klaus Vier. Caramba, bei DFM. Zwei Tracks gleich zu Beginn, die zeigen, man kann zu Kraut und verwandter Musik durchaus tanzen. Der erste Track vom japanischen Kollektiv Maya Ongaku. Und dieser hier von einem mir bislang nicht bekannten Duo aus Berlin in einer Buchstabenfolge, bei der ich mir hinsichtlich der Aussprache nicht ganz sicher bin. AFAR wahlweise oder AFAR. Die beiden spielen auf dem Reeperbahn-Festival. So wie auch diese kanadische Band You Do Right. Das Reeperbahn-Festival beginnt am Mittwoch dieser Woche. Ich formuliere das mal bewusst so, denn wenn diese Sendung läuft hier, dann latsche ich da schon irgendwo in der Nähe des Spielbudenplatzes Reeperbahn vermutlich herum. Deshalb diese Sendung zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt aufgenommen, am Dienstagabend. You Do Right hier sind eine kanadische Band, die ebenfalls dort auftreten werden. großartiger Track. Vor Jahren bin ich auf diese Band bereits aufmerksam geworden. Ich hatte irgendeine hymnische Besprechung in irgendeinem Magazin, amerikanischen Magazin, gelesen, kannte die Band überhaupt nicht. You Do Right, benannt nach einem alten Titel von Can. Ich freue mich natürlich, dass ich diese Band, wenn denn eben möglich, auch im Rahmen der kommenden Tage werde hoffentlich sehen können. Fürchterlicher Satz, bitte streichen. Mit die spannendsten aus den Niederlanden ist diese Formation, sind diese Leute. Babies Berserk. Dill heißt Blush, ist soeben erschienen. Babies Berserk sind eigentlich eine Vierköpfige Formation mit Sitz in Amsterdam. Zwei KanadierInnen gehören mit zur Band, die im letzten Jahr auf dem Reeperbahn-Festival gespielt hat. Ich war restlos begeistert, habe die unten im Keller vom Molotow gesehen. So ein schummriges Licht, es war kaum etwas zu erkennen. Deshalb bin ich gar nicht sicher, ob sie wirklich in ihrer Vierer Besetzung da gewesen sind. Ein sehr guter Freund von mir, der war auch so begeistert, dass er denen jetzt auch letztens noch hinterhergefahren ist, wo sie irgendwo in den Niederlanden gespielt hat, hat sich direkt natürlich mit denen so angefreundet, wie man das so machen kann und mehr. Heute, am Dienstag, da muss ich nochmal hier mit Ausrufezeichen sagen, ganz aufgeregt geschrieben, dass es einen neuen Song gibt. Stimmt, und genau den Blush nämlich habe ich gerade gespielt von dieser Formation, die so Disco-New-Wave-artig operiert mit teilweise ekstatischem, rufenden Gesang. Ganz, ganz großartig, hier so ein bisschen zurückgenommen in der Aufnahme, aber ich finde, das können sie auch ganz gut. Oh, Wir sind hier bei Caramba auf Bald FM und anlässlich der Vorbereitung oder dieser Sendung, der Vorbereitung zu dieser Sendung, habe ich mich bereits ein wenig durch die Straßen rund um die Reeperbahn gehen sehen und bin bei der gerade gehörten Künstlerin aus Frankreich gelandet. Ich glaube, sie lebt in Nancy, wird mehrere Auftritte auf dem Reeperbahn-Festival spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Definitiv jedenfalls am Samstagnachmittag im Backyard des Reeperbahn-Clubs Molotow. Sie heißt, Sekunde, ganz neu alles für mich, ich kannte sie bislang überhaupt nicht, Laura Kane, und hat bislang nicht so fürchterlich viel veröffentlicht. Das hier, gerade gehört, ist ihre Single aus diesem Jahr, die heißt Quitte la vie, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Ich finde das großartig, wie sie bei im Grunde überschaubarem Instrumentarium akustische Gitarre, Klavier, solide Drums und eine zauberhafte Stimme ihre Songs wirklich mit unfassbarem Leben, mit Abwechslung aufpumpt gewissermaßen. Das ist nicht nur bei diesem, sondern auch bei weiteren Songs der Fall, die ich im Laufe des Tages gehört habe. Laura Kane. Davor, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen, haben wir das Duo Nitsch gehört. Der eine der beiden kommt aus Österreich, lebt in Graz, heißt Niklas Mitteregger. Und in Graz befindet sich auch eine Bar, die wohl sehr inspirierend für dieses Album gewesen ist, das nicht zuletzt seinen Titel auch von der Bar bezieht, Bar von Josephine, nämlich so heißt das Album, auf dem Niklas Mitteregger von Nick McCarthy unterstützt bzw. begleitet wird, der ja nun schon vor einigen Jahren seine angestammte Band Franz Ferdinand verlassen hat, um wieder irgendwo sich im Underground im Grunde neu zu entdecken und neu zu erfinden. Dieses Album der beiden finde ich ganz großartig. Das sind so kurze New Wave-artige Miniaturen mit kräftigen Bässen, mit Anleihen hier und da durchaus auch an dem berühmten Wiener Schmäh oder auch an Falco. Ich kann mir das total gut anhören. Nitsch nennen die beiden sich. Bar von Josephine, das Album. Jetzt habe ich ein bisschen sehr viel geredet. Das führt immer dazu, dass ich gar nicht weiß, mit welchen Reglern ich hier weitermachen muss. Es könnte am Ende dieser sein. Oh! Bingo! Stars after a setting sun. You run for the money. You don't even know about wild mountain man. Grow the tree of wholeness in this desert land. Come on, children, now learn how to run. By heaven, the stars, the moon and the sun. Thank you. machine. You run for the money. You don't even know about Wild Mountain Honey. FM. wunderbar. Wir sind hier bei Caramba und man muss es klar sagen, es gibt schon eine Reihe von Bands, die einfach über Dekaden hinweg sehr inspirierend sind. Steve Miller mit seiner Band muss man dazu zählen, auch hier bei der amerikanischen Band Dummy und ihrem neuen Album Free Energy, das freilich schließt auf eine Art, die der britischen Band Stereolab am Ende wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Ich hatte gesagt, bin ein bisschen schon durch Hamburg gelaufen und habe auch diese Band entdeckt aus Amsterdam, Marathon. FM. Such a foolish move, but I did it all for you. Karamba, Byte FM. Zwei Bands in einer Linie aus den Niederlanden, denn auch Tramhaus, die wir gerade gehört haben, kommen von dort aus. Rotterdam, ich hatte die Möglichkeit, heute vor der Sendung mit der zuvor gehörten Gruppe Marathon eine kurze Korrespondenz anzufangen, innerhalb derer sie mir sagten, sie seien bestens befreundet mit Tramhaus. Kann man sich gut vorstellen, musikalisch ist das gar nicht so fürchterlich weit voneinander entfernt, während Marathon auf dem Reeperbahn-Festival spielen werden, tun Tramhaus das nicht, die gleichwohl an diesem Wochenende ihr Debütalbum veröffentlichen, First Exit. Und die Bemerkung will ich mir einfach nicht verkneifen, die für mich ganz persönlich die reizendste und zugewandteste Band sind, die ich persönlich in diesem Jahr persönlich habe kennenlernen dürfen, kann man das so sagen. So nette, sympathische Leute und auf der Bühne immer in der Lage, den Laden oder den Club, wie man so schön sagt, abzureißen. Das haben sie auf dem Haldern Festival nachhaltig hinbekommen. Wer von euch Lust hat, sich mit Tramhaus mal zu beschäftigen, ohne jetzt notwendigerweise die Musik zu mögen, schaut euch bitte mal die Cover-Artworks an von dieser Gruppe. Es gibt ja noch gar nicht so fürchterlich viel. Ihr werdet relativ schnell auf ein Cover stoßen, das nichts weiter zeigt als einen völlig leeren Raum mit einem Stuhl. Er sieht einfach unfassbar gut aus und auch das Cover des Debütalbums, aus dem ich gerade Musik gespielt habe, erscheint wie gesagt an diesem Wochenende. First Exit heißt es, der erste Ausgang, zeigt eine Wolkenszenerie, die jemand wie mit einem Reißverschluss so aufgezogen hat und wo wir alle doch meistens so zumindest insgeheim denken, na, später komme ich mal in den Himmel, verhält es sich da völlig umgekehrt. Da sieht man nämlich diese reißverschlussartig geöffnete Wolke und von innen tritt jemand nach draußen, der den Himmel offensichtlich verlassen möchte. Man sieht nur ein Bein und hab's nicht direkt vor mir gerade, ein Bein, das nach draußen geht und zwei Hände, die sich so an dem Schlitz, an dem Wolkenschlitz gewissermaßen festhalten, abstützen, um, sobald man den Himmel verlassen hat, sich nicht völlig auf die Schnauze gewissermaßen zu legen. Auch das ein überragendes Cover. Auch der Typ ist mir aufgefallen. Eine Ein-Mann-Band, wenn man so will, aus dem Raum Bochum-Essen, spielt auf dem Reeperbahn-Festival und heißt Eat Them. Esst sie. Großartig. Ein guter Tipp von einem Freund, der mich darauf hinwies, hier, check den mal, der spielt auf dem Reeperbahn Festival, Eat Them, noch nie von ihm gehört, will mich da noch näher schlau machen und hoffe, den Act dann auch entsprechend live sehen zu können. New Dad ist eine UK-Indie-Band, die ich auch noch gerne an dieser Stelle spielen würde. Auch New Dad spielen im Übel und Gefährlich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Bitte nehmt alle Angaben ohne Gewähr. Und ich sehe auch, langsam muss ich hier Winke-Winke machen. Möchte mich nämlich bedanken bei euch für eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen. Mein Name ist Klaus Vier. Ich hoffe, wir hören uns bei nächster Gelegenheit dann wieder. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Thank you.